Erst an diesem Tag wirst du sagen, ich danke dir, Herr, denn nachdem du zornig auf mich warst, hat sich dein Zorn abgewendet und du hast mich getröstet. Zweiter Gott ist wirklich meine Rettung. Ich bin zuversichtlich und habe keine Angst, denn der Herr ist meine Stärke und mein Lied und er hat mich gerettet. Dritter, ihr werdet mit Freude Wasser aus den Quellen der Rettung schöpfen. Vierter, an diesem Tag werdet ihr sagen, dankt dem Herrn und ruft seinen Namen an. Erzählt den Völkern von seinen Taten und verkündet, dass sein Name groß ist. Fünfter, singt dem Herrn, denn er hat Großes getan, das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Sechster, jubelt und freut euch, ihr Bewohner Zions, denn der Heilige Israels ist groß unter euch.